1. Dies ist ein Klagelied Davids, das er dem Herrn aufgrund der Angelegenheit mit Kusch, dem Benjaminiten, widmet. 2. Herr, mein Gott, bei dir such ich zuflucht, ret mir vor all jenen, die mir verfolgen, und befrei mir aus meiner Not. 3. Anden falls konnten sie mich y ein Lo zerreißen und mich verschleppen, one das gemen zur stell wer, mich zu retten. 4. Herr, mein Gott, falls ich tatsächlich unrecht begann gen Heboder wenn mein Hand mit should beladen sind. 5. Falls ich einem Freund Bosis angetan habe, obwohl ich sogar dengenigen geritet habe, der mich one grund angriff. 6. Dan Solder feind mich verfolgen, mich einhullen und mein Leben vernichten, indem mein Ere volstandig zerstort. 7. Heb dich, Herr, in deinem Zorn gegen die Wat meiner Bedranger und Grave für mich ein, die du gerechtig keet verordnetest. 8. Lass die Volker sich am dich versammeln und nimm deinen Platz über ihnen in der Hoch ein, dein Autorität auszuüben. 9. Der Herr richtet die Nationen, verschaff mir recht, Herr, entsprechend meiner Integrität und der Aufrichtigkeit, die mein Handeln bestimmt. 10. Bin die Bossheit der Ungerechten und Stork die Rechtschaffenen, denn du bist ein gerechter Gott, der die in ersten Gedanken und Motivkraft. 11. Gott ist mein Schutzschild, die er dengenigen Beistand leistet, die ein aufrichtiges Haus haben und nach der Wahrheit streben. 12. Gott erweist sich als ein gerechter Richter, der jeden Tag sein Missfallen über das Unrecht und die Bossheit zum Ausdruck bringt. 13. Wenn ein Mensch nicht zur Umkehr bereit ist, schafft Gott sein Schwert und holt seinen Bogen bereits gespannt, ein zu greifen. 14. A bereitet todlich Waffen gegen in vor und verwandelt sein Fehl in brennend Geschoss, das a Teil zu vollstrecken. 15. Wer Bosses plant, bringt letztlich nur Unheil Herveer, ist Erfolg von Bossheit und Erzutem end nichts als Betrug. 16. A hat ein Grub ausgehoben, anderen zu schaden, doch letztendlich fault selbst in die Falle, die vorbereitet hat. 17. Die Gewalt, die ausüben wollte, Kurt zu im Zurück, und sein eigenen Bosen Taten fallen auf in selbst Herab. 18. Ich war dem Herrn für sein gerechtig Keet danken und den Namen des Hochsten mit Leidern preisen, weil gerecht gehandelt hat.